Ui, jetzt ist an. Jetzt geht es ab. Hallo. In die Zeitung geguckt. So, so. Im Internet gelesen. Aha. Nachrichten gesehen. Kommentare gehört. Pff, nee. Ich sag's nicht. Denn selbst nett ausgedrückt, wär's justiziabel. Herzlich willkommen hier im Sternenstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 220, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Bewundernswert, dass sich tatsächlich noch Menschen Gedanken um die Welt, diesen Planeten und die Zukunft machen. Woher habt ihr euren Optimismus? Oder ist es lediglich der schiere Glaube an eine höhere Wesenheit, die speziell euch rettet, wenn die bevorstehende Dystopie die Endphase erreicht? Neulich erzählte ich noch, ich las von Mikroplastik im menschlichen Gehirn. Und jetzt schreibt mittlerweile jeder drüber. Polyethylen, die neue Sau im Dorf und wie sich ihre Aufnahme vermeiden lässt. Polyethylen überwindet die Blut-Hirn-Schranke. Wer Wasser aus Plastikflaschen tränke, nehme mehr als 20 mal so viel Plastik zu sich als tränke er Leitungswasser. Selbst Wasser aus Glasflaschen enthalte mehr Plastik als Leitungswasser, der Reinigung geschuldet. Lebensmittel in Plastikbehältern im Kühlschrank setzen Plastikpartikel frei. Wurst im Blister, Plastik. Vegetarische Produkte, Plastik. Teebeutel, Plastik. Mikrowellengeschirr, Plastik. Fische, Plastik. Überall Plastik, Plastik, Plastik. Im Schaum der Nord- und Ostsee, Plastik. In den Meeren Plastik, in Organen Plastik, im Fediverse textet jemand, dass zum Glück er ja hauptsächlich Leitungswasser trinke, Lebensmittel in Plastikverpackungen meide und Glasdosen nutze. Wow! Welch Held vor dem Herrn, welch übervernünftiger Askeseprahler, stirbt er halt gesünder. Sollte man sich in dem Zusammenhang nicht Gedanken machen, ob eine Erdbestattung heutzutage noch umweltgerecht ist, bei dem Plastikgehalt eines Menschen? Das Zeug sammelt sich schließlich überall, im Darm, in den Organen, nicht nur im Gehirn, obwohl dort am meisten. Naja, wir wollten es so. Alles schön haltbar, alles gut sichtbar und schön leicht verpackt und zu guter Letzt kommt die Plastikverpackung im Plastikmüllbeutel in die Plastikmülltonne und von dort in die Umwelt. Millionenfach in deutschen Haushalten, milliardenfach auf dieser Welt zum Wohle der Verpackungsmittel- und Bedarfsgegenständeindustrie. Wir haben sogar mittlerweile eine Gesellschaft zur rechtssicheren und vollversorgenden Verblisterung von Arzneimitteln. Verblisterung, da guck, geiles Wort, Verblisterung. Stellt sich die Frage, ob die auch bei längerer Lagerung Mikroplastikpartikel aufnehmen. Also die Arzneimittel. Oder Pflanzen aus dem Boden, Tiere aus den Pflanzen, Menschen aus beiden und aus Fischen. Und dann singen alle Roger Chapmans legendären Oldfield-Song. Oder umgekehrt, Plastik im Gehirn, da, da, da, Plastik im Gehirn, da, da, Plastik im Gehirn, da, da, da, Plastik im Gehirn, da, da, da, da, da, da, da, Plastik im Gehirn. Und dann ballern die Neuronen, schmelzen die Mikro- und die Nanopartikel, leiten sie ins Zentrum unter dem Corpus Callosum beim Thalamus und zack entsteht dort diese winzige Büste von Homer Simpson und fast zeitgleich habe ich das Bedürfnis, Bart zu würgen. Doch da kommt Lisa mit ihrem Saxophon und spielt Taps in einer Lautstärke, dass meiner Holden die Hochsteckfrisur in die Horizontale gedrückt wird, worauf ich von Bart ablasse und mir die Ohren zuhalte. Unerwartet kommt Cartman rein und macht Lisa in Bewunderung ihrer saxophonischen Blaskunst ein übergriffiges Angebot, worüber sich Lisa derart echauffiert, dass ich versuche, Cartman zu würgen, was mir aufgrund Cartmans Halsgeometrie nicht so ganz gelingen will. Da kommt mir Maggie zu Hilfe und steckt Cartman ihren Schnuller in den Mund. Cartman ruft weinend nach seiner Mutter, aber stattdessen kommt Mr. Hanky rein und singt »Plastik im Gehirn! D-d-d-d, Plastik im Gehirn! D-d-d-d-d, Plastik im Gehirn!« »Wir haben alle Plastik im Gehirn.« Mehr oder weniger. Leute, ich muss wohl eingenickt sein. Meine Fresse, hab ich gerade einen Scheiß geträumt. Apropos Träumen. Die ältere Gehörschaft erinnert sich mutmaßlich an meinen Traum, den Geocache auf Henrietta Island zu finden. Die Konserven 41 und 157 sprechen ihre eigene Sprache. Geschichten und Legenden ranken sich um diese Dose. Wie viele Fake-Find-Logs wurden gelöscht? Wie viele Cacher haben oder hatten gar die Dose auf ihrer Bucketlist? Es war einmal ein der war, ich lese es mal vor, Zitat, unterwegs mit Freunden in dieser trostlosen Gegend. Dose konnte gut gefunden und erfolgreich gelockt werden. T4TC. Zitat Ende. Ein überaus bemerkenswert ausschweifendes Erstfundlock, wie ich finde. Zumindest bei einem Cache, der problematischer zu erreichen ist als zum Beispiel Nothing But Stones. Das ist aber noch nicht alles, denn ich zitiere weiter. An all meine Fans, Mobber, Stalker und Cacher-Polizisten, danke, dass ihr so fleißig meine Logs kontrolliert. Zur Info, ich bin beruflich international tätig, kann somit auch international loggen. Ich logge selten tagesaktuell, sondern dann, wenn ich Zeit habe und finde. Deswegen kann es auch sein, dass tausende Kilometer und verschiedene Länder an einem Tag geloggt werden. Oder wenn mir daheim einfällt, da war doch noch was. Ich logge auch auf der Rückseite, auf leeren Feldern oder dazwischen, wenn Platz ist, gerne auch quer. Noch was in eigener Sache. Ich mache das hier zum Ausgleich und zum frische Luft schnappen. Cachen ist für mich kein Sport oder ein Elite-Treffpunkt, auch wenn es hier einige gibt, die wohl aus einer anderen Galaxis kommen. Fliegt bitte wieder zurück. An die Owner dieses Caches, danke fürs Zeigen und Legen dieses Caches. T4TC. Zitat Ende. Möglicherweise, unter Umständen vielleicht. Tu ich der Person ja damit Unrecht, aber ich mutmaße, der war nicht dort. Nicht auf GC36AQX, Henrietta Island. Die älteren Hörenden erinnern sich garantiert. Kein Bild und sei es nur zum Update des Wikipedia-Artikels. Nicht mal ein Logfoto vom Logbuch oder der Dose. Nichts, woran der Owner festmachen könnte, dass jemand tatsächlich vor Ort war. Ich hätte nicht nur die Insel fotografiert, auch Logbuch und Dose. Die Fotos hätte ich sogar dem Owner gemailt, denn der macht mutmaßlich auch keine monatliche Logbuchkontrolle. Da, im Nirgendwo. Nein, ich habe meine Zweifel, dass dieser Cache jemals gefunden wurde, nicht in meinem Zeitstrahl und nicht von diesem Spielenden. Auch deshalb würde ich mich über den Beweis freuen, dass dort tatsächlich noch ein findbarer Cache vor Ort ist, gern noch mit einem Foto der Logbucheinträge und sei es nur, um aus Gründen meine Zweifel zu zerstreuen. Oder die der Community. Oder die der Hörerschaft. Oder die des Ownenden. Oder die der Galaktierenden. Und auch wenn Rechtfertigung laut Leroy Jethro Gibbs gegebenenfalls ein Zeichen von Schwäche ist, an diesem Ort, in dieser Zeit, zählt nur der Beweis, wo wir gerade beim Thema Geocaching sind. In Hüsingen, irgendwo zwischen Lörrach und Schopfheim, liegt der Cache GCADRW2, Wasserfass am Wasserreservoir. Dem wurde jüngst eine Reparatur zuteil, weshalb der vorletzte Sucher lockte, Zitat, naja, den Deckel der Dose haben wir wenigstens noch an der vorgesehenen Stelle gefunden. Mittlerweile haben wir gelesen, dass der Cache unmittelbar nach unserem Besuch repariert wurde, deshalb erlauben wir uns zu loggen. Danke fürs Pflegen des Caches. Ich würde es als Owner nicht erlauben und das Log löschen. Aber hey, it's not about the numbers, gelle? Deswegen ist es quasi auch nicht der Rede wert, aber das nächste, derzeit letzte Log. Premium-Member Kripo PPFR, beigetreten am 26.02.2025, lockt am 5.03.2025, Zitat, benötigt Aufmerksamkeit des Reviewers. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Freiburg führt derzeit umfassende Ermittlungen zu folgendem Sachverhalt durch. Diesen Sachverhalt findet man unter www.pressportal.de/blaulicht/pm/110970/5976390. Unter anderem werden derzeit bestimmte Örtlichkeiten aus dem Szenebereich Geocaching überprüft, um hierdurch etwaige Zeugen zu finden. Gemäß der Geocaching-Plattform geocaching.com sind sogenannte Reviewer vermerkt, die sich in Problemfällen um entsprechende Caches kümmern. Sofern es technisch möglich ist, dürfen wir Sie bitten, unseren Zeugenaufruf unter Hinweis auf die oben genannte Pressemitteilung an die Nutzer der Geocache-Plattform zu streuen. Sofern ein allgemeiner Hinweis oder eine Information an alle hier im örtlichen Umfeld aktiven Geocacher, Cache-Owner und oder Reviewer über Sie möglich ist, wäre dies ebenfalls sinnvoll und hilfreich. In Fällen von Informationen wenden Sie sich bitte an das aktuell installierte Hinweistelefon. Vielen Dank für Ihre Mithilfe, Ihre Kriminalpolizei. Zitat Ende. Folgt man dem Link, landet man auf dem Presseportal der Polizei Baden-Württemberg, wo das Polizeipräsidium Freiburg am 21.02.2025 schrieb, Zitat Auszüge, Pol-FR, Steinen, Leichnam eines Säuglings in Hüsingen aufgefunden. Polizei bittet um Hinweise. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg. Am Donnerstag, 20.02.2025 gegen 13.20 Uhr fand eine Spaziergängerin in einer Graswiese im Außenbereich der Ortschaft Steinen-Hüsingen nahe der Kreisstraße 6334 den Leichnam eines Säuglings. Beim Kriminalkommissariat Lörrach wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Das Kriminalkommissariat bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden können. Zitat Ende. Die Kontaktmöglichkeiten habe ich weggelassen. Lest gegebenenfalls oder bei Bedarf die entsprechende Meldung selbst durch. Trotzdem, in meinen Augen sehr bemerkenswert, dass selbst diese Wege mittlerweile durch die Polizei anerkannt sind und benutzt werden. Gerade ploppt noch eine Meldung auf und ich muss unwillkürlich an den Schulhof denken. Damals, TM, in den Pausen. Da war immer so ein Typ aus der 10, der hat kleinere aus der 5 oder 6 verhauen, weshalb viele auch im Bus seine Nähe gesucht haben und nichts taten, um nicht selbst Opfer zu werden. Das kennt ihr vielleicht noch. Eines Tages, als er gerade wieder jemand verprügeln will, rotten wir, ein paar Schüler aus der 7, uns zusammen und stellen uns ihm entgegen. Lass ihn in Ruhe. Er hat kurz gedroht, ein bisschen lamentiert, hat's aber letztendlich gelassen. Klar, wäre jeder von uns ihm unterlegen gewesen, vielleicht sogar zu zweit. Klar hätte er uns einzeln oder dem Kleinen nach der Schule irgendwo auflauern können, aber dann wäre er besser danach nicht mehr zur Schule gekommen. Und wenn ich Richtung Osten gucke, denke ich seit Jahren, es wäre wieder Zeit fürs Zusammenrotten. Gerade jetzt, wo der große Bruder sich als Erpresser geoutet und die Schule verlassen hat. Und ja, der Typ wird selbstverständlich drohen und lamentieren, aber hey, sein Spiel funktioniert nur, solange man ihn fürchtet. Und selbstverständlich steht es Herrn O aus U frei, sich an die Seite des Typen zu stellen, aber andererseits wird die EU keinem Land aufgezwungen. Reisende soll man nicht aufhalten, sofern das der überwiegende Teil seiner Landsleute nicht anders sieht und die Angelegenheit gegebenenfalls intern regelt. Tja nun, wir werden es erleben. Zu einem ganz anderen Erlebnis kam ich wie die Jungfrau zum Kinde, beziehungsweise wie der Vater vom Kinde. K2 hatte nämlich weder Kost noch Mühen gescheut und für seine Mutter und sich Karten für ein außergewöhnliches Gesangsschauspiel gekauft. Ein Geschenk für einen netten Abend, doch manchmal kommt es anders, als man denkt. Aufgrund eines höheren Krankenstandes wurden ihm Überstunden zuteil, sodass seine Karte vakant war. Und weil außer Frage stand, dass die würdigste Vertretung seiner selbst in meiner Person gefunden werden konnte, durfte ich plötzlich und unerwartet meine Holde begleiten. Ja. Jetzt geht's wieder los, Seitenbacher. Jetzt gibt's neue Nachbarn. Nein, wir bleiben. Nein, das war neu. Reihe 3, 4 und 5 ist sie da gefragt. Seitenwache, ah nee, Seitenreihe, Seitentribüne. 3, 4, wir sind raus. Wir sind safe. Genau, wir sind vollständig. Also wir haben uns einweisen lassen. Wir sind richtig. Einweisen lassen? Ja. Klingt gefährlich. Ach so. Normalerweise so eine Einweisung, da kommt man ja ohne ärztliches Attest nie wieder raus. Oh Gottchen. Dann habe ich nichts gesagt. Einweisen lassen. Sehen Sie? Ja. Steht doch links. Tribüne. Ja, aber nicht Seitentribüne und Tribüne. Das ist ja ganz oben wahrscheinlich. Ich glaube, es trinkt das Mittel. Die Geschichte der Seitentribünen und Tribünen ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, so lustig. Ja, die haben jetzt gerade sortiert gekriegt von der Dame. Ja. Deswegen müssen die jetzt gehen. Es ist halt schön, wenn Umzüge sind, wenn neue Nachbarn kommen. Nach der Pause wird der wieder los. Man lernt hier ganz viel. Nee, dann wissen die Leute auch nicht. Ist das alles so dement, so nach dem Motto, ich weiß nicht mehr, wo ich saß. Ich nehme mal den Platz. Genau. Das da habe ich eben schon mal gesessen, da war schön. Genau. Da wollte ich vorne auch schon sitzen. Hör mal, Schatz, hast du Photoshop auf deinem Handy? So was Ähnliches. Dann können wir doch vielleicht die Karten noch ein bisschen. Schub, die Eisenbahn. Ich bin ja froh, dass wir nicht mit deinem Auto gefahren sind, weil wir im Parkhaus mit deiner Auffahrt. Dann wäre doch mit dem blauen Head gegangen. Ja, Handbremse. Ja. Fährst du quer, siehst du mehr. Wieso? Die machen jetzt zu. Wer sitzt, der sitzt. Ist zugeklappt, fertig ist die Wurst. Eigentlich ist jetzt soweit. Stell dir mal vor, der fällt runter, dann gucken die aber dumm. Starlight Express ist dir immer nah. Starlight Express erleuchtet dir jetzt, macht deine Träume wahr. Starlight Express, Starlight Express, wo bist du? Sag es mir. Ja, die Lösung ist in Bochum. Nämlich genau da findet es statt. Und da sind wir hingefahren. Doch hört selbst und nein, das eigentliche Spektakel darf man weder auf Audio, noch auf Video, noch auf Foto, noch auf irgendetwas bannen, weil sonst wird man da gedisst und die Vorstellung ist zu Ende. So zumindest sagt es eine Stimme am Anfang. Doch das Drumherum, das was nichts mit der Show an sich zu tun hat, tja, da konnte ich mir nicht nehmen lassen, auch das eine oder andere aufzuschnappen. Doch hört selbst. Steht hier einer vorne an der Kasse eigentlich? Da vorne ist wer, ja. Wie lange ist jetzt Pause? 25 Minuten. Hören die aus dem Becher hier? Kann man sicher noch eine Flasche mit reinnehmen? Nee, Flasche dürfen die nicht mit rein, nur Stadtwarte. Nur in den Becher. Ja, dann ist egal, dann trinken wir halt so eine Flasche. Ist ja wurscht. Das ist ein Pfandbecher, ne? Kennst du das? Ja. 5 Euro wollen Sie für den Pfandbecher. Nö, nee, brauche ich eigentlich nicht. Nur wenn man mittrinken reingeht. Ja, ich schaffe das, mir jetzt einfach eine Flasche in den Hals zu schütten. Ich möchte mir einen Pfandbecher leisten. Ja, leiste dir einen Pfandbecher, Frau. Gut, danke. Die Pfandverbecherung des Abendlandes. Pfandbecher blau, Pfandbecher nein. Warum ich dich nicht mitnehmen wollte, weißt du warum? Wo hast du mein Getränk? Soll ich nochmal so lange ungefähr? Wolltest du mal diese 3 Meter hinter mir gehen? Das hat vor vielen Jahren schon mal gut geklappt. Vielleicht dann nochmal eine Stunde. Was mache ich? Spiele ich nach, dann singe ich das ein. Mit Pfandbechern auch. Aber sowas von. Wie geil ist das denn? Du gönnst mir doch nichts. Ich mache mich doch so ganz im Haus. Das ist lustig. Schnell eine Koksio. 2, 3? Eine. Ah, eine ganze. Wie du es jetzt gesagt hast. Eine ganze Coke Zero. Eine ganze Coke Zero ohne. Eine ganze. Hallo, ein Wasser, ein Coke Zero und ein Pfandbecher bitte. Ja, soll ich schon ein Getränk davon? Ja, das Wasser bitte. Pfandbecher. Danke. Pfandbecher. Stille, Schweigstille. 3 Karte, ja. 13,80, 5 Becher Pfandbecher. Ja. Ranhalten oder reinstecken? Ranhalten bringt ja nichts. Zack. Sie macht das schon. Auf den E-Zig bitte wieder. Zahlung erfolgt. Danke. Danke. Geh mal nach da. Jawohl. Und jetzt? Prost. Bist du wieder rein? Oder musst du noch auf Spaß? Ja, natürlich muss ich noch einmal nach nebenan. Du musst auch noch auf nebenan. Ich gebe dir das Ding mal wieder. Bevor ich nach nebenan gehe, kannst du mir das wieder geben. Wenn ich nach nebenan gehe, müsstest du es halten. Müsste dann noch mal halten. Ja, dann. Gehst du zuerst, oder? Ja, mit der Flasche oder was? Die würde ich ja halten in der Zeit. Du musst ja Buch und Pfandbecher halten. Und gib den bloß nicht wieder ab, den möchte ich genauso. Habe ich mir gedacht. Aber so viel anders ist das gar nicht. Das ist das ein oder andere mit anders. Jetzt ist es eben nicht der Vater, sondern die Mutter. Nicht der Vater, sondern der Sohn. Ich bin nicht deine Mutter. Rösti. aber so ganz anders, wie sie alle sagen, ist das nicht. Lustig. Weißt du, wenn... Also ich finde das schön, wenn man da vorne steht, man trinkt und die anderen wollen was trinken, aber man trinkt. Die Jungen wollen auch. Ich muss bis ganz da hinten durch. Echt? Das ist am anderen Ende vom... Arme Socke. Wenn die zum Beispiel einen neuen haben. Wie gesagt, hat der Christopher gekauft. Der hat an nicht, also der hat nur an meine Blase gedacht. Nicht hier an hier zwischendurch gibt es auch noch da hinten so einen Damen-Dings. Okay. Wenn du mehr Damen-Ding siehst und wenig Männer-Ding siehst. Ja. Da bin ich jetzt drin, da muss ich gleich mal zu. Wir haben nur 25 Minuten Pause, aber das ist ja schon mal besser als das. Lass es dir schmecken. Die hin nach vorne schmecken, wir werden gleich einfach anbringen. Stimmt, hinstellen, da war ja kein Pfand drauf. Ich schütte dir jetzt rein, dann gehe ich da hinten rüber. Mhm. Bis dahin bin ich fertig und dann gehe ich da drauf. Meinst du, ich komme da als Unkarte rein oder muss ich mit dir zusammengehen, weil wir sonst auf dem Platz kommen? Weil auch wieder eine Kopf oder so. Das wird jetzt funktionieren. Ansonsten warte ich an der Tür. Ich komme ja. Ja, schön ist es gewesen. Dann kam die Rückfahrt. Leute im Parkhaus. Auf mehreren Ebenen. Enge Abfahrten. Gabelungen. Die einen lassen die anderen nicht rein. Die anderen lassen die einen nicht rein. Und es ist alles sehr kompliziert. Und auch da sieht man, ja, wir leben in einer Ellbogengesellschaft und manche müssen es einfach erzwingen wollen. Zum Glück sind wir unbeschadet aus diesem Parkhaus rausgekommen. Konnten dann auch den Heimweg antreten, waren irgendwann auf der Autobahn und dann war Stau. Es ging von 4 Spuren auf 3 Spuren, auf 2 Spuren, auf 1 Spur. Warum das so war, erschloss sich zuerst noch nicht. Und auch da war halt das Problem, je dicker das Auto, desto überholender war rechts. Ja, irgendwann stellten wir dann fest, ich gehe jetzt einfach mal von rechts nach links. Auf der 1. Spur wurde noch gefahren, auf der 2. dann auch. Die 3. hatte Stau, weil da unbedingt ein Mercedes-SUV-Fahrender meinte, er könne sich das Einscheren vor dem LKW erzwingen. Das hat aber der LKW wohl nicht mitgeschnitten und der stand dann bei dem an der Seite, weswegen der Fahrer telefonieren musste. Man konnte dann rechts an diesem ganzen Kram noch vorbei und musste dann aber ganz rüber nach links, weil 3 Spuren gesperrt waren, weil da mehrere Autos ineinander standen. Also irgendwie haben das ein paar Leute wieder nicht geregelt bekommen, in einer Art Baustelle anständig zu fahren und die Spuren zu wechseln. Und danach, als wir da durch waren, da war es dann ganz einfach. Wir waren relativ fix zu Hause und so ging dann ein sehr schöner Abend zu Ende. Selbstverständlich kann ich es nicht bei diesem kurzen Bericht und diesen kurzen Einspielern bewenden lassen. Deswegen jetzt direkt im Anschluss, während des Lavalierens beim Schrittieren, nachdem die ganze Sache über den Samstag gesackt hat, am Sonntag noch ein kleines Fazit. Aber erstmal gehen wir spazieren, gucken uns ein wenig die Landschaft an und ach, egal. Hört selbst. Es ist Sonntag, der 9.3.2025. Und wir gehen mal etwas unkonventioneller. Wir werden zwar in den Brungerst gehen, aber den Zuweg haben wir etwas anders gewählt. Nämlich hier am Bahndamm lang in Lindlar. Das ist der Weg unterhalb der alten Bahntrasse im Endeffekt. Und den haben sie hier irgendwie freigeräumt. Und die Mauer ist kein Hundeklo. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ist hier ein Cache versteckt oder so? Oder was sind hier für Löcher? Das ist ja alles... Interessant. Ja, also wir gehen hier jetzt mal her. Sieht nämlich nach einem Weg aus, der nicht zugewachsen ist. Gucken wir mal. Wir hatten hier früher, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, mehrere Baracken stehen, noch uralt. Eine gehörte einem Funker und die war dann auch irgendwann abgebrannt. Das waren sehr prekäre Verhältnisse, unter denen der gewohnt hat. Aber hey, vollkommen egal. Na, wie gesagt, das Ding ist irgendwann in Flammen aufgegangen. Ja, also ich gucke hier ein bisschen rund, deswegen ich bin vom Erzählen ein wenig abgelenkt. Eine Baracke steht noch und das andere Grundstück scheint irgendwie ganz komisch zugewachsen zu sein. War die hier oder war die sogar weiter vorne? Ich meine, die war weiter vorne. Was ist denn hier so zugewachsen? Ich verstehe das nicht. So Buschwerk. Wir haben die Sonne im Rücken. Es wirkt jetzt morgens um 9 relativ idyllisch. Es ist auch hier irgendwie kreisrund. Jetzt würden hier immer die Kühe rundlaufen und Schatten suchen. Ja, nichtsdestotrotz. Ja, Grube weiß ich nicht, aber vielleicht ist da eine Quelle gewesen. Aber das ist auf jeden Fall eine Vertiefung da. Ja, ist abgezäunt, sind zwar keine Kühe drauf, könnt mal gucken. Aber ob man da was findet, keine Ahnung. Es hat hier mal in der Nähe eine richtige Grube gegeben, in grauer Vorzeit. Aber ich meine Proteus. Aber wo genau, da müsste man mal in amtliche Karten gucken. Zu denen habe ich aber leider keinen Zugriff. Und irgendwo auf ein Amt zu fahren und in der Vergangenheit zu kramen, habe ich auch im Moment nicht die Muße. Andererseits habe ich die unterhalb hier des Bauernhofs mal vermutet. Ach, sind wir auch mal hier. Im Moment stehen wir unter dem großen Schild der Werbung für ein ortsansässiges Logistikunternehmens. Ein interessanter Blick. Hier bin ich lange nicht mehr hergegangen. Habe ich mir lange nicht mehr angeguckt. Wir gehen jetzt quasi unterhalb des ehemaligen Lindlerer Bahnhofs, der ja mittlerweile zu dem Logistikunternehmen gehört. Das ist, glaube ich, das Verwaltungsgebäude. In Richtung eines Bauernhofs, in Richtung der alten Bahntrasse und da, wo der Aldi ist, da steht ja noch der untere Teil des Wasserturms, denkmalgeschützt. Aber es ist mal ein anderer Anblick. Haben sie hier echt schön freigeschnitten. Nur wie Frau sagte, muss man halt ein bisschen gucken. Das ist eine gängige Hunderunde. Hier liegt dann schon mal die ein oder andere Tretmine. Da möchte man dann nicht hineinlaufen. Nett gemacht. Ja, haben sie echt nett gemacht. Ich werde gleich noch ein Foto machen fürs Blog. Es wird sowieso eine, oder was heißt es wird? Ich sage jetzt, es wird. Ich weiß schon, es ist eine potpourristische Konserve dieses Mal. Mal wieder. So mit Hölzchen, Stöckchen. Ich habe einige Themen zusammengekramt. Ja, und interessanterweise eben zum Frühstück habe ich noch den Rest von Franks Podcast gehört, Backhauscast, beziehungsweise Frank Goes Geradeaus. Und der hat jetzt auch mal lavaliert und schrittiert. Nett. Ja, eine ganz andere Perspektive auf den Ort. Ich mache mal eben ein Bild. Und dann habt ihr auch was davon. So mit Morgennebel und über Wiesen und Felder. Und mal ein ganz anderer Blick auf den Falkemich. Und vielleicht auch noch ein Panorama, weil ich es kann. Und allgegenwärtig hört man diese Tauben. Da fährt jetzt ein Auto. Ich bin ja mal gespannt, wie scheiße das gleich aussieht. Während das die Schwarzenbachstraße fährt. So, haben wir das auch. Mann, Mann, Mann. Gurgu, Gurgu. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir über den Bauernhof auf die Straße kommen oder davor oder wahrscheinlich über. Ja, dann wird der Typ begeistert sein. Frau sagt, es ist der offizielle Weg, ist mir persönlich auch egal. Ich bin mit dem zur Grundschule gegangen, auch wenn er sich wahrscheinlich nicht mehr an mich erinnert. Aber die Erinnerung kommt dann schnell, glaubt es mir. Ja, was hat er denn hier? Beton mit Gummimatten ausgelegt? Die Treppe. Hier ist eine Treppe zum Kuhstall, eine Betontreppe. Und hier liegen Gummimatten und die Kühe gehen die Betontreppe hoch. Das ist interessant. Treppensteigerkühe. Und es riecht hier auch ein wenig. Hier ist Silo. Alter, was ist das? Flaschencontainer. Steht hier rum. Also, was man so hat. Fiat Agri. Ein alter Trecker, ein neuerer Trecker. Aber ja, es ist schon ein Hauch strange. Wie auch immer. Also ich sag mir immer, wenn ich bei mir so ums Grundstück gucke und denke, du müsstest mal wieder aufräumen. Es sieht ein bisschen wild aus bei dir. Wenn du dann über so einen Bauernhof gehst, danach denkst du, hey, eigentlich hast du es doch richtig super aufgeräumt zu Hause. Das sind hier uralte Treckerfrontlader mit Folie abgedeckt. Schätzchen. Wir haben eben die Straße in Altenlinde überquert, sind jetzt abgebogen zu den Brüchen, so heißt das hier, und erreichen in Kürze in Bälde den Wald. Eine Schar Spatzen, wie man sieht, haben die sich hier unter dem First eines Hauses Zugang. Hier riecht es nach Waschmaschine. Unter dem First eines Hauses Zugang unter die Dachziegel geschaffen. Und dort nisten sie wohl. Da hängt einiges an Stroh raus. Ah, da ist die Taube von eben wohl, wa? Ist das da ein Schwimmbad? Ein Pool. Was ist das da für eine? Hängt da eine Satellitenschüssel auf der Wäscheleine? Ja. Invasion der Schneeglöckchen. Aber auch überall. Ah, und ein Specht. Sieht aus, als hätten sie den Weg irgendwie freigeschnitten. Ja. So seitlich hier alles gehäckselt, was auf dem Weg läuft. Rechts am Hang, links hangseitig den Ginster beschnitten. Das ist hier jetzt auch so. Könnte man mit zwei Autos nebeneinander fahren. Ja, aber die Baumstämme, die hätten sie auch durch den Ginster ziehen können. Da unten den ganzen Müll hingeschmissen. Hier kommen neue Tenschen, schonungsmäßig. Und andere Bäume, sieht so ein bisschen nach Mischverwaldung aus. Wird auch langsam Zeit. Hier auch wieder Tännchen. Und jetzt wachsen hier die Jungtannen neben einem Borkenkäfer bewaldeten Stück auf, wo hier noch so die letzten toten Bäume stehen. Das ist natürlich auch schlau. Da können die dann direkt wieder rüberhüpfen in die neue Schonung. Tja, wenn es hier dann trocken wird. Aber ich mutmaße, das wird es, weil der nächste Sommer wird wahrscheinlich ja auch nicht extrem feucht. Ja, oder die haben sich hier gedacht, ach, wir schneiden das mal frei. Dann kann es jetzt das ganze Jahr wieder zuwachsen. Und nächstes Jahr im Frühjahr schneiden wir es dann wieder frei. Und wenn man es jetzt so breit freigeschnitten hat, dann wird in der Mitte immer noch genug Restweg bleiben, an dem man dann zur Yacht fahren kann oder gehen. Weil ich denke mal, dass da die Jäger mit dran sind, damit die hier, ohne sich die Autos zu verkratzen, obwohl manchmal, wenn ich mir die Dinger angucke von diesen Forstleuten und den Jägern, denen ist das vollkommen egal, wie ihre Autos von außen aussehen. Gebrauchsgegenstände. Und wenn man sie steuerlich absetzen kann, dann ist es ja auch egal. Irgendwie ist hier eine Quelle. Und hier ist es auch schön kühl. Merkst du, wie kalt das hier ist? Genial. Das war morgens ohnehin der Knaller gewesen. Wir hatten ja bei uns letzte Woche so morgens 5 Grad, 7 Grad. Und dann fährst du nach Engelskirchen. Und unten an der Agger hast du dann minus 2 bis 0. Ist schon ein Unterschied. Was haben die denn da an diesem Reiterhof aufgebaut? Sind das alles so Hütten oder so Stände? Oder sind das einfach nur so Wagen für Pferde? Siehst du das da hinten? Ist überhaupt schlimm. Also der liegt hier so mitten an so einem Hang. Ja, das sieht aus, als wenn da Leute campen. Oder ja, da, aber da ist, ja genau, Tiny Häuser und aber daneben der, da hinten, da sind, Bahn, das ja. Ist ja auch Tiny House Größe, die anderen sind ja kleine. Genau, vielleicht kann man da, vielleicht sind das so Mini-Boxen oder so. Anhänger? Also möglicherweise, aber die haben, ja, oder man hat da so viel, dass man die da hinstellen kann und so viel Platz, dass das Auto vor kann. Genau, und oben sind die größeren. Ja, aber alleine schon der Aufbau, ne? Also, das ist hart gesagt Südostseite, ne? Also, es ist in Richtung Südost ausgerichtet. Am Hang, da knallt den ganzen Tag brachial die Sonne drauf. Nein, aber weißt du, alleine um da was zu machen, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, voll Sonne. Wenn ich mir dann überlege, du hast dann ein schönes Reitdress an und deinen schönen lustigen Reithelm und trappelst dann da über die Bahn, was sie da auch immer machen, in voller Sonne, ich weiß ja nicht. Das macht bestimmt dem Pferd keinen Spaß und den Leuten auch nicht. Obwohl, wenn du so im Western guckst, die reiten ja da auch immer so durch die Tundra im Galopp, dick angezogen. Westernhelden. Bitte? Western und Tundra, da passt irgendwas nicht. Ja, von mir aus Steppe. Ist doch, im Endeffekt ist es doch dasselbe. Da hast du Buschwerk. Tundra ist doch auch so Buschwerk. Steppe. Vereinzelt Gras. Ab und zu rollt eine Windhexe durch. Tundra. Sind ohnehin alles nur so Wörter. Ich hatte ja mal, weil ich sprachlich ja nicht so besonders bewandert bin, Vokabellernen war mir immer so ein Graus, einen auf mathematisch-naturwissenschaftlich gemacht. Früher hieß das noch so. Da konnte man dann entweder so mit Deutsch und Sprache oder mit Mathe und irgendwie Naturwissenschaft. Ich habe dann Mathematik-Erdkunde genommen und aus Erdkunde sind mir dann noch so ein paar Wörter im Kopf hängen geblieben, wie unter anderem Tundra und Steppe. Ja, die kann man ja mal einwerfen, auch wenn es nicht stimmt. Heutzutage ist ja Sprache immer, wir werfen irgendwas ein und es stimmt nicht zwangsweise. Hauptsache Fachwort, ganz genau. Die Holde hat's erkannt. Hauptsache Fachwort. Hatte ich neulich irgendwas geschrieben. So von wegen, ja, wegen Lindler, ne? Also kennt ja keiner. Also Holgi kennt's nicht. Esel und Teddy sind dran vorbeigefahren. Der Stettenbauer, der ist auch in Wipperfürth und hier XY und Z auch. Und nur der war mal hier. Ne, schreibt der Holgi zurück. Selbstverständlich kenne ich Lindler. Knaller. Da muss ich auf Odonien ja mal nachfragen, in welchem Zusammenhang er denn Lindler kennt. Ich meine, er hat ja mal in Köln gewohnt, aber das heißt ja nichts. Oder er ist, als er in Köln gewohnt hat, möglicherweise vielleicht, aber da weiß ich nicht, ob es auch in seinen Jugendjahren war, mit diesen, war das Müngersdorfer, ähnlich wie dieses Stadion, meine ich. Da sind die ja immer hier nach Lindlar gekommen und hatten ihre Stadtranderholung. Weißt du, so aus Köln haben sie die Kinder dann bei uns in Park gekarrt und die haben dann im Park rumrandaliert. Das waren so Ferienspaß für Städterkinder, sehr zu unserem Leidwesen damals. Naja, zumindest interessiert es mich, da werde ich dann mal fragen. Aber da, wo noch Schatten ist, ist es ja angenehm. Böse Blicke werfen. Ah, ist der Ansitz hier neu? Eigentlich sieht er verranzt aus. Aber mal, hier ist wer geritten. Tundra und Steppe, siehste? Ich sage dir. Oder das war so ein fettes Pferd und deswegen haben sie hier freigeschnitten, damit dieser Mega-Gaul-gestüt Schlenderhahn hier durchpasst. Was haben sie hier? Warnung. Phosfarming Elektrozaun. Aha. Ein 1,80 Meter hoher Maschen-Elektrozaun. Willst du testen? Groß bin ich, 2 Meter? Dann 1,60 Meter. Ja, fall doch. Karma und so. Karma und so, genau. Maul deinen Mann an, zack, auf der Fresse. Nicht gehauen, gefallen. Und guck mal, da unten ist ein Solarmodul. Die laden sogar für den Zaun mit Solar die Batterie. Da denken sich demnächst auch die Kühe, wenn sie es raus haben. Da stehen die dann immer abwechselnd vor dem Ding, bis der Zaun leer ist. Und dann zack, hauen wir ab. Eine muss immer vor dem Solarmodul stehen. Irgendwann ist der Strom raus. Jawohl, Chefin. Dann geht's ab. Obwohl das hier aussieht, als hätten sie hier lauter Tannenbäume gepflanzt. Und wenn dem so ist, dann wachsen mit den Tannenbäumen demnächst die Solarmodule zu. Dann hat sich das dann auch erledigt. Aber die haben ja auch den Weg runter freigeschnitten. Und nach hier oben. Hä? Ordentlich aufgeräumt. Ja, was man so aufgeräumt nennt. Und jetzt gehen wir den Berg hoch. Und ich fange wieder an, schwer zu atmen. Und hab voll die Sonne im Gesicht. Ja, hier liegt eine Wurstpelle. Unfassbar. Also so aufgeräumt ist ja dann doch nicht. Aber echt, als hätten sie hier den Boden wirklich komplett frei, ne? So auf Grasnarbe abgesägt. Als wäre hier einer mit so einem Faden durchgegangen, ne? Mit so einem Freischneider tatsächlich. Müssen wir demnächst mal ein Edding mitnehmen. Wenn die so runde Dinge auf Bäume malen, müssten wir mal so zwei Augen, hast ein Smiley. Nee, Smileys. Aus gelben Dingern würde ich Smileys machen. Mal so, mal Grins. Vielleicht dann noch grillen. Hatten wir dieses Jahr schon, ne? Guck dir da draußen an. Ja, das ist ja egal. Man hätte ja auch drinnen essen können. Ach, ich hatte das jetzt gar nicht mariniert, ne? Doof. Ja, dann wird das etwas härter, das Fleisch, wie auch immer. Ganz dünner schneiden. Ganz dünn? Du meinst, Minutensteaks. Ja, ich mache das jetzt auch dünn. Dünn und dann schön, mal gucken. Wird schon, wird schon. Wir sind ja früh heute. Dass hier immer noch Wahlwerbung hängt, ne? Morgen. Ab morgen gibt es Strafe. Aha. 2 Wochen nach der Wahl. Gut. Ab morgen kann man sie anziehen. Ja, das werden wir dann auch tun. Ja, hier den da zum Beispiel, hier der. Ja, ja, natürlich. Ja, jetzt sehe ich auch. Ne? Das ist hier typisch. Ne? Das ist hier Fascho-Anzeigen, genau. Hängt eure Scheiße ab. Weil dann sieht man ja auch wenigstens, wer dazugehört. Ne? Weil irgendwie müssen sie es ja abhängen. Und wenn jetzt nur noch die Dinger hier hängen, dann werden sie bestimmt nachts dahin fahren. Ne? Nee, will sich keiner outen. Bei Nacht und Nebel aufgehängt und jetzt ist kein Nacht und Nebel. Jetzt trauen sie sich nicht, das abzuhängen, wegen Gegenwind und so. Frühlingszauber Lindler, Kunsthandwerkermarkt. Genuss, Kunst, Handwerk und Liebe in Hülle und Fülle. Ein Kunsthandwerkermarkt mit Eintritt? Nee. Nee, ich glaube, das erzähle ich nicht. Pech gehabt. Was knistert denn da so? So ein Feuer oder was? Aber dann müsste ja irgendwie... Oder sitzen da Kinder im Büsch? Ich fahre jetzt mal eben kurz die Brenner hoch, dass das Ding mal vorgebrannt ist. Dann stelle ich ihn nochmal ab, weil wir haben jetzt noch eine Weile Zeit. Aber dann kann ich einmal richtig drüber bürsten. Und danach gucke ich mal, dass ich den gegebenenfalls nochmal mit dem Öl einschmiere. Da kann das Rost nochmal einbrennen und dann sind wir da auch safe. Ah, Wildcampen mitten im Ort mit Dachzelt. Steht hier einer mit einem Dachzelt. Was ist das, ein Meriva oder, ne, könnte sein. Ein Opel Meriva mit Dachzelt und Leiter hoch aus MP. Wohnen im Ort. Lustig. Vielleicht hat er einen Friseurtermin gebucht, den ersten. Oder vielleicht war er auch hier in der Veranstaltungslocation irgendwas gestern Abend und er dachte so, ach, übernacht im Ort. Ach, guck mal, ist das so ein Robin? Nee, es ist zu schmal. Das war, hörte sich an wie so ein Elektroding. Liebe Fahrrad umgekehrt. Ja, nee. Ja, mit Motor. Also, es gibt ja diese Autos, die Dreiräder sind. Das Ding hatte hinten eine reguläre Achse mit 2 Rädern. Eins links, eins rechts, wobei... Die Radgröße, also eine Ente, hatte breitere Reifen und vorne eins. Das ganze Ding so schmal wie ein Einsitzer oder 2 Leute hintereinander. Brettert hier mit 50 durch den Ort. Lenkbewegungen sind da schon eher kritisch zu sehen. Also es schlingerte ein wenig. Hätte ich Angst drin. Klapperte auch ziemlich. So vielleicht batteriebetrieben, aber die Batterie war nicht festgeschraubt. So polter, polter bei der Bodenwelle. Ja, oder die Federung ist scheiße. Aber poltert so ein bisschen wie diese Elektro-Postautos. Ziel? Wir haben's, also ich hab's Schrittziel. Ich glaube, ich krieg Sonnenbrand. Guck mal. Muss ich mich jetzt demnächst auch noch eincremen? Was eine Scheiße. Aber es ist 10:30. Wieso kann ich denn jetzt schon... Ja, ja, die Krebsrate für Hautkrebs, die geht immer weiter hoch. Ja, weil die Boomer jetzt alle in das Alter kommen... Das Recht. Ja, gut. Ja. Ja, ich hatte ein paar, aber ich gehöre wenigstens nicht zu den Leuten, die sich immer jeden Sommer irgendwo an den Strand gelegt haben und dann erstmal über die Hummerfarbe bis ins Dunkelbraun, weißt du? Ja, aber ich finde das jetzt schon hart. Also es ist 10:30. Ja, aber 10:30 morgens. Ja. So unfassbar. Wind. Ach. Ja, Erfrierung, ich, ja. Wobei kein Scheiß. Also ich habe mir oft genug so beim Schnee vom Auto machen oder so die Finger in Schnee gesteckt. Und ich brauche jetzt nicht mehr viel Schneekontakt, um dann so ein Stechen in den Fingerkuppen zu kriegen. Ne? Also da sind die Nerven schon sensibilisiert. So, Starlight Express, das Resümee. Wie hat's dir denn gefallen? Saugeil. Saugeil? Aha. Was besonders? Alles. Bis auf eins, was nichts gegen dich ist, aber ich hatte mich sehr auf den Abend mit meinem Sohn gefreut. Ja, okay, verstehe ich. Aber wer außer mir hätte ihn denn so vertreten können? Ah. Sie verschließt die Lippen und wirft den Schlüssel weg. Na klasse. Gut, das sagt mir genug. Ja, danke. Okay. Ja, die Fahrt war das Einzige, was... Es ist halt doof, dass man immer so weit fahren muss, ne? Da haben die Leute, die in Bochum wohnen, natürlich Glück. Obwohl ja genug Leute mit einem Bochumer Kennzeichen im Parkhaus standen. Aber vielleicht parkten die ja immer da. Weiß man nicht. Wir kamen an, fahren da rein. Direkt unten an der Einfahrt, nach 20 Metern, versucht einer mit dem Bus einzuparken. Im Parkhaus. In eine Parklücke, die ich... Ja, mit Mittelklassewagen schon nicht gewählt hätte. Da musste nur einer aussteigen. Aus meiner Perspektive sah es so aus, als würde er schon beim Schrägeinparken mit seiner Seite das Heck des daneben stehenden Autos tangieren. Dem war wohl nicht so, aber er war ja nicht alleine. Nee, die sind in Kolonne mit zwei Bussen gekommen. Und einer, der stand jetzt vorne... Mitten in der Zufahrt, quasi in diesem Parkhaus, wo jetzt keine Parkplätze mehr frei waren auf diesem Deck, macht einen Rückwärtsgang rein. Dann steigt die Beifahrerin aus, geht auch noch gucken, was der andere da veranstaltet und sagt zu uns, ja fahren Sie mal vorbei, also deutet sie uns an. Ich Fenster runter, ich war auch Beifahrer, zum Glück. Bei mir ging schon wieder Eskalationsmodus an, weil wenn Leute nicht mit dem Bus in ein Parkhaus fahren können und damit nicht klarkommen, ja, dann fährt man natürlich zu der Zeit, wo alle Leute in dieses Parkhaus wollen, mit einer riesen Autoschlange in das Parkhaus rein und blockiert alles, weil man irgendwas gucken muss. Kriege ich schon wieder einen Driss. Und weil man sich nicht traut, durch die enge Auffahrt aufs nächste Parkdeck zu fahren. Ja, war nicht schön. Wir mussten dann dran vorbei, kamen dann auch nicht in einem zu rum. Also ich habe der Tante erstmal gesagt, hör mal, sag deinem Fahrenden mal, er soll ein Stück zurücksetzen, weil so kommen wir da nicht durch. Das hat sie dann gemacht, also... Dann auch noch so mit einem halben Meter zu den Autos auf der Beifahrerseite. Ja, da muss er dichter dran fahren. Unfassbar. Naja, wir auf jeden Fall vorbei. Frau musste dann einmal rangieren, damit wir die Kurve zum nächsten Parkdeck kriegen. Und siehe da, auf dem nächsten Parkdeck standen aber Busse. Also theoretisch und auch praktisch müssen die da ja hingekommen sein. Also wenn einer mit so einem Ding nicht fahren kann und dann dieser scheiß Bus nur mit zwei Leuten besetzt ist und der andere mit drei, da stelle ich mir doch die Frage, warum fahre ich mit sowas auf so ein... Fehlen mir die Worte. Vielleicht, weil sie dachten, oh, wenn wir uns Merch kaufen, da brauchen wir einen Bus, weil ein Kofferraum ist vielleicht zu klein. Oder man kann in dem Bus besser sitzen oder man hat vielleicht nur diesen Bus, weil man sich kein Kleinauto und einen Bus leisten kann. Wie auch immer. Aber wenn man zu blöd ist, mit einem großen Fahrzeug in ein Parkhaus zu fahren, dann bleibt man da raus und nervt nicht die ganze Schlange anderer Autos, die es können. Ja, die Autos nervt man ja gar nicht. Man nervt die Leute, aber das regt mich ohne Ende auf. Ja, dementsprechend gut gelaunt war ich schon, als wir aus dem Parkhaus raus sind. Aber dann war da ja der Schriftzug und dann kommen wir an am Haupteingang. Und da steht dann die Lok, so eine Dampflok mit einem Wagen. 30.000 Leute, die sich vor dieser Dampflok und vor diesem Wagen, wo Leute aus dem Ensemble dran gesprayt worden sind, bildlich, sich fotografieren lassen wollten. Das ist natürlich ganz wichtig. Hat meine Holde auch gemacht, damit man eine Erinnerung hat. Ja, schön. Ich musste dann eine Weile warten, bis ich die Lok halbwegs alleine drauf bekam. Und dann sind diese Bilder ja auch noch, wie soll ich sagen? Also du hast diesen Wagen und da sind dann diese... Ensemblemitglieder drauf gesprayt und dann steht da Starlight Express und dann unten irgendwas von Bochum und bla. Und das wird dann von einem Strahler angestrahlt, sodass du eine Reflexion hast, die natürlich auf dem Foto drauf ist, weil die kriegst du ja nicht weg. Ja, schöne Erinnerung, wie auch immer. Wir wollten dann rein. Da war dann einmal abtasten und mit so einem Metalldetektor gingen sie dann an einem vorbei. So zwei lange Schlangen. Stellt sich einer ganz nach links, ein neuer Mitarbeiter, an noch eine Tür, so eine Eingangstür und meint, hier kommen Sie doch zu mir. Und ich, ja, super, Arme breit gemacht, hingegangen, ja, einmal an die Seite gepackt, mir das Ding irgendwo hingehalten kurz. Ha, ja, schön. Wir waren uns direkt sympathisch und zack, war ich drin. Und drin war voll. Wir waren also eine Stunde vorher da, das ganze Foyer brechend voll. Irgendeiner kontrollierte dann auch noch die Karten, weil der vorne, der war ja nur für Security. Drin war dann der Kartenmensch. Der guckte dann noch schnell bei meiner Frau, ob die auch die richtigen Tickets hatte. Hatten wir. Und dann mussten wir uns durch eine Menge Leute durchschlagen, die drin ja auch noch irgendwie alles fotografieren mussten. Und dann gibt es da ziemlich viele Stehtische und Sitztische, die auch schon von Leuten belagert waren mit Getränken. Es empfiehlt sich also, wahrscheinlich 3 Stunden früher zu kommen, um noch einen Platz zu bekommen, um zu warten. Jetzt bauen die da auch noch die Toiletten um. Das heißt, es gab, wie ich das gesehen habe, 2 Damentoiletten. Also nicht 2 einzelne Toiletten, sondern so Räumchen. Wie waren die so? Gut und groß? Okay. Und eine für Herren. Dummerweise hatten wir Gleis 1a und da war auch direkt eine Damentoilette. Aber die Herrentoilette, die war an Gleis, wie viele Gleise haben die da? 9, 10, keine Ahnung. Jedenfalls am Arsch der Welt, sprich am Ende des Foyers auf der anderen Seite. Schön, da bin ich dann nachher auch noch hin. Jetzt haben wir vor der Veranstaltung, ich hatte zum Glück eine Flasche Wasser im Auto und habe noch so 2 Schluck genommen. Ja, jetzt haben wir nichts zu trinken bekommen, weil es waren lange Schlangen. Und irgendwann war ja auch Einlass. Und man kam auch sehr schnell vorher mit Leuten ins Gespräch, die einem dann erzählten, wie schön es doch ist und wie oft sie doch kommen. Und dass der Partner da ja schon mal mitgewirkt hat in irgendeiner Form, weiß ich nicht. Oder von dem sie die Karten haben. Man hat also Connections und bla. Ja, und was man nicht alles schon an Sachen gekauft hat. Ganz toll, bewundernswert. Aber jeder hat ja so sein Faible, wofür er Geld ausgibt. Ja, Frau hat sich zurückgehalten. Ach so, als wir reinkamen, sind wir dann zielstrebig durch zum Merch-Stand, weil wir wollten ja ein Programmheft haben. Für dieses Heft mit ein paar Hochglanzfotos und ein bisschen Text zahlt man 18 Euro. Da ist auch die aktuelle Castliste drin. Und tatsächlich habe ich dann zu Hause mal reingeguckt und ja, da waren sogar die Personen, die da auch gespielt haben. Wer hätte es gedacht? Egal, es war Einlass, wir gingen rein und wir hatten, ihr konntet es jetzt eben schon im Einspieler hören. Reihe 3, Platz 4 und 5 auf der Seitentribüne links. Da saß aber dann schon jemand. Und es entspann sich eine kleine Diskussion, wer denn da nur sitzen dürfe. Mir war das dann irgendwann zu bunt. Bin ich zu einer Mitarbeiterin gegangen, die da auch behilflich war bei der Platzwahl. Und hab mir die mal rangezogen und sie gefragt, wo denn jetzt die Plätze wären, also unsere. Stellt sich raus, da, wo wir uns hinsetzen wollten, mussten die anderen dann mal aufstehen und wechseln, denn es gibt Seitentribüne links und Tribüne links. Ja, und wie ich schon sagte, es ist eine Ecke voller Missverständnisse. Wir konnten uns dann da setzen und wie ihr hörtet, fanden das auch die Leute, die vor uns saßen, schon recht witzig. Dauerte nicht lange, kamen die Nächsten, mussten die neben uns auch wieder aufstehen. Also, das hätte man vielleicht anders lösen können. Allerdings würden die Leute lesen, was auf dem Boden steht, dann würde es ja gehen. Also, wir haben es ja auch gefunden. Reihe 4. Reihe 4? Neue Nachbarn in Reihe 4. Ja, das kriegten wir auch. Reihe 4 war dann nachher auch noch. Und ich glaube, irgendwann Reihe 5. Also, es war kompliziert. Nichtsdestotrotz, wir saßen da vor uns direkt die Hauptbühne. Und da drehten sich dann irgendwelche Gleise drauf. Durch einen Scheinwerfer in Blau war ein Schattenriss an die Rückwand gesprüht, also ja, nicht gesprüht, geleuchtet. Und in der Mitte der Halle, also über dem Ganzen, war ein Rondell mit Gleisen. Ich denke mal Spur N. N ist die große. Und darauf fuhren Züge und die fuhren dann immer wieder durch diesen Lichtstrahl und wurden dann als Schatten auch auf diese Brücke geworfen. Es war schön. Man hört das auch, gegebenenfalls im Einspieler. Und irgendwann dann wurde dieses Eisenbahnrondell hochgezogen. Der Raum verdunkelt, es kamen Leute, die haben noch irgendwelche Stützen aus dem Boden hochgefahren, Reling. Denn bekanntlich fahren die Protagonisten ja durch die Zuschauer auf ihren Bahnen mit ihren Rollschuhen. Und das ist schon verdammt spektakulär. Irgendwann, als das dann alles so geregelt war, es war kurz nach 8, fing es dann an. Der kleine Junge, der da eingespielt wird, naja, die Geschichte muss ich euch nicht erzählen. Guckt euch das an, das ist geil. Und ja, soll jetzt keine Werbung sein, aber mir hat es furchtbar gut gefallen. Und da die Karten ja gekauft sind oder geschenkt sind, wie auch immer, aber nicht vom Veranstalter, ist das auch keine Werbung. Bricht also dieser kleine Junge so den Anfang und erzählt so, also hier filmen und Audioaufnahmen und das alles fotografieren ist verboten, weil die Mama das nicht will. Ja, und dann ging's los. Meine Fresse. Ein Spektakel erster Kajüte, richtig schicke Mucke. Die Story ist im Groben, wer findet wen. Also die Lokomotiven, die brauchen dann jeweils einen Wagen oder mehrere für dieses Rennen. Da gibt es dann auch ein paar Bösewichter und welche, die da Schiebung betreiben und wie auch immer. Das sind die Hauptprotagonisten, die singen auch. Und dann gibt es die Stunt-Leute. Die Hauptprotagonisten haben diese typischen Disco-Roller, wobei mir ist aufgefallen, die haben schon ziemlich engen Radstand, also sehr kurvengängig, brauchen die auch. Und die beherrschen die einwandfrei. Ja, und dann sind da diese, wie gesagt, Stunt-Leute, ein paar wenige, aber die fahren Rollerblades. Und die machen dann auch Stunts, also die fahren dann eine Rampe rauf und machen dann so einen mehrfachen Überschlag und dann landen sie wieder und ganz toll. Wenn man auf die achtet, Respekt. Das sind für mich so mit die heimlichen Heroes, weil das ist ja richtig Kunst auf der Rollbahn. Und dann geht das Ganze so vor sich hin, irgendwann ist Pause, habt ihr ja auch gehört. Und dann kommt der Rest, da finden dann die Leute ihre Plätze in der Regel relativ fix, das geht. Und da konnten wir dann zum Glück auch noch was zu trinken ergattern. Wie ihr ja auch schon gehört habt, ja, dann war es zu Ende. Aber seitdem habe ich Ohrwürmer. Zwei. Nämlich einmal vom Starlight Express und einmal vom Solo von der Pearl, dem Wagen der Hauptprotagonistin. Weil die hat auch einen sehr schönen, herzergreifenden Song hin und her gerissen zwischen zwei Lokomotiven. Ach, ja, sehr, sehr schön. Und das geht jetzt erstmal wieder nicht mehr aus dem Kopf. Und fahren wir wieder hin. Ja, gerne. Was hat dir am besten gefallen? Alles. Alles, was ja. Sein durfte. Und nicht, dass ich da war, sondern nicht der Sohn. Ja, ja. Ja gut, das hatten wir. Wollen wir die Zuhörerschaft nicht länger langweilen. Was vielleicht noch zu sagen ist, in dieser Arena, nenne ich mal so, gibt es Plätze mittendrin. Parkett, Insellösungen. Da sitzt man dann in Sesseln, die neigbar und drehbar sind, weil man hat den Blick auf die Haupttribüne. Sieht da auch alles, aber alles, was hinter einem passiert oder auf den Seitenrängen, da muss man dann sich aktiv mit diesen Sesseln drehen. Für mich wäre das nichts, die Protagonisten alle von unten zu sehen. Genauso, wenn man mittig sitzt, klar fahren irgendwann auch dort die Leute mal an einem vorbei während des Rennens. Nicht während den eigentlichen Hauptshow-Einlagen, also die, die auf der Hauptbühne stattfinden. Da hat man dann schon einen gewissen Abstand, weil man ja über die Leute vom Parkett rüber gucken muss, die ja quasi im Boden eingelassen sind. Und dann geht's hinten halt bis zum Hallendach hoch. Und wenn man dann da oben sitzt, unterm Hallendach mittig, dann ist man schon verdammt weit weg. Die Plätze, die wir hatten, Seitentribüne, direkt am Rande des Geschehens. Alles, was man nicht sieht, ist, in dem Moment, wir saßen halt links, die linke Ecke von der Hintergrundkulisse und das, was eben auf den oberen Rollschuhbahnen hinter einem passiert. Aber die fahren ja da rund, das heißt, die fahren rüber auf die andere Seite und dann sieht man es eben auf der anderen Seite. Insofern sind das schon richtig schicke Plätze. Die fahren ja nur, da passiert ja sonst nichts. Eben, und da, ja doch, da wird halt mal gebremst oder so. Also einer bremst den anderen aus, was ja zur Story gehört. Ne? Schiebung, Schiebung, beabsichtigt. Aber ja, die Plätze, Seitentribüne, kann ich nur empfehlen. Da fährt dann auch schon mal einer so shocking und fällt so halb übers Geländer in die Zuschauer rein. Das ist natürlich gespielt, aber ja. Sorgt für Herzklopfen, ist ganz toll. Guckt es euch an, ist schon klasse. Ja, Seitentribüne. Mein Tipp, Reihe 3, 2, 1, wie auch immer. Am Schluss fahren sie dann da, je nachdem, auch noch vorbei. Und wenn man sich an den Rand stellt, kann man auch Hände abklatschen, wenn man es denn möchte. Viele möchten das. Hat was. Ja, tolles Erlebnis. Das sind also so ungefähr, hat um 8 Uhr angefangen, war um 10.30 Uhr zu Ende. Rechnet man die Pause raus, 25 Minuten. Ist also quasi 2-Stunden-Programm. Was die Karten kosten, wie gesagt, war ein Geschenk, weiß ich nicht. Ist auch vollkommen egal. Aber ich denke, wer sich für solche Sachen interessiert in irgendeiner Form, der sollte das mal gesehen haben. Und ja, das kann man auch mit Kindern gucken. Ab 6, sagen sie. Ja, ja, sind auch bei einer Mutter vor uns, ist das Kind dann eingeschlafen während der Veranstaltung? Das trug sie dann am Ende schlafend raus. Aber ja, der einzige Nachteil für mich, da ich ja bekanntlich Tinnitus habe, ich empfand es zu laut. Also man hätte die ganze Aktion auf 15 Dezibel leiser machen können. Gut, wir saßen jetzt auch quasi unterm Boxenturm. Ich gehe davon aus, dass wir deshalb die ganze Sache auch eher basslastig gehört haben. Und das merkte man dann schon. Und streckenweise hat man dann möglicherweise auch Probleme, das, was da gesungen wird, zu verstehen. Allerdings, da geht es auch nicht wirklich um jedes Wort, weil man versteht die Story auch so, worum es da geht. Aber ja, ich empfand es doch als sehr laut. Konntest du die Sprache gut verstehen? Ich habe grundsätzlich bei dem einen oder anderen immer mal ein Problem. Also das liegt jetzt nicht an den Boxen oder an dem Starlight an sich. Aber ich habe dadurch, dass ich ja auch 90% der Lieder kannte, die ich mitsingen konnte, weniger das Problem. Ja. Ja gut, es sind internationale Schauspieler. Das Schauspieler? Nee, es sind ja eher Musical-Darsteller. Musical-Darsteller, ja genau, das ist das richtige Wort. Es sind also internationale Musical-Darsteller, die auch noch gut Rollschuh fahren können müssen. Und man merkte also nicht, dass sie jetzt extrem außer Atem waren. Obwohl sie da doch Dinge gemacht haben, also Höchstleistungen erbracht haben, wo ich kein Wort mehr rausgekriegt hätte, außer atmen. Und das ist ja nur jetzt kein Wort. Und deshalb ist es natürlich auch eher schwierig, gerade Deutsch akzentfrei zu singen. Und dafür haben die das super gemacht. Also ich kenne viele Deutsche, die nicht so betont akzentuiert singen können oder überhaupt sprechen. Ja, genau. Und dabei noch tanzen. Also, ja, es ist Musical, aber tanz mal einen Jive oder einen Rock'n'Roll mit Rollschuhen und Wurffiguren. Also, es ist faszinierend. Das Faszinierende, was ich ja als richtig schwer empfinde, seit ich Gitarre spiele oder mal gespielt habe, einen Takt zu spielen, auch mal schneller, mal langsamer, aber dann im Off anfangen zu singen oder irgendwie den Text anders zu betonen, als man die Melodie spielt. Und das ist ja da beim Tanzen ganz genauso. Die tanzen irgendwas, singen aber nicht im selben Takt. Und das ist faszinierend. Also da habe ich sowas von allergrößtem Respekt vor. Mit oder ohne Rollschuhe. Das ist natürlich nochmal ein i-Tupf. Aber das sind Dinge, die ich vor 8 Jahren gelernt habe, worüber ich mir nie Gedanken gemacht habe, weil es einfach nicht meine Welt war. Aber wow. Und noch unerwähnt, die Schauspielenden haben teils Kostüme, die, also Hüte ausladend, dadurch wird der Kopf mal eben doppelt so lang, und Schulteraufbauten, damit man sie auch als den Wagen oder die locker kennen kann, die sie darstellen. Also die sind breiter und höher als erwartet, und das muss man ja bei Figuren, beim Jive oder Rock'n'Roll ja mit beachten. Das ist schon gewaltig. Und Gewicht, ja gut, das ist Schaumstoff. Ja, aber das hat schon... Ja, man merkt's. Ein paar Kilo extra. Dann natürlich die ganzen Sicherheitssachen wie Knieschoner, Ellbogenschoner. Und dann steht dann da einer, also ich fange anders an. Ich habe mir dann angeguckt, wie die mit den Rollschuhen arbeiten. Weil typisch Disco-Roller hat ja vorne den Stopper. Immer ein Stopper auf dem Boden, also außer bei der schnelleren Fahrt. Wird immer zum Bremsen eingesetzt, zum Stopp, um auf der Stelle zu drehen. Dann fahren die nach vorne, aber das sind wahrscheinlich sehr leise, leichtgängige Rollen und lassen dann den Stopper des anderen Fuß leicht schleifen, damit sie Geschwindigkeit halten können. Und das alles synchron mit den anderen Darstellern, das ist wow. Ja, hinzu die Musik, live gespielt mit Dirigent. Den Dirigenten kann man auf Monitoren rundum oben unter der Decke sehen. Wenn man denn mal gucken möchte, wie er so dirigiert, für mich eher nicht so interessant. Ich fand die, ist jetzt doof mit dem Wind, ne? Aber naja, wird vielleicht gleich besser. Können wir mal gucken, ob die Caches noch da sind, weißt du? Kleine Cache-Kontrolle am Weg. Wir sind jetzt gerade oben beim dicken Herrgott. Ich habe mich wieder verquatscht. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu windig. Ansonsten muss ich das später noch einsprechen, nachträglich. Aber ich glaube, wenn wir hier ein bisschen den Berg runter sind, dann wird das mit dem Wind gegebenenfalls was weniger. Es ist jetzt kurz nach 10, sind schon ein bisschen unterwegs. Ist hier irgendwo wer? Nö, ne? Der Blick auf den dicken Herrgott. Mal eben ein Handschuhchen anziehen. alles gut, alles da. Ein älterer Herr mit seiner Holden. Aha. Ja, also der OC-Cache ist dann noch da. Was wollte ich? Achso, wo war ich? Beim Dirigenten. Also alles live gespielt. Sehr, sehr schick, aber ich hatte tatsächlich die Augen mehr auf den ProtagonistInnen, den Protagonisten. Ja, war schon toll. Insbesondere die FXler und von denen einer, der hatte längeres Haar. Und ja, die Stunts von dem atemberaubend. Höchsten Respekt. Das war was. Das ist ja auch immer so ein bisschen so, bin jetzt auch in so einem Alter, so man hat so seine Komfortzone und dann kommt sowas so plötzlich. Ich habe es dann am Abend vorher erfahren, dass K2 nicht teilnehmen konnte und ich plötzlich als Begleitung meiner Holden im Raum stand und dann, ja, und es ist dann Freitagabend und der Tag, der war schon irgendwie meh. Und sich dann auch noch fertig machen und dahin fahren und dann die lange Fahrt hin und die lange Fahrt zurück. Und dann bist du erst nach Mitternacht zu Hause. Ja, waren wir nicht. Wir waren kurz vor Mitternacht zu Hause, weil wir dachten, die Holde sagte was von wegen, es würde bis 22.50 Uhr dauern. Aber es war ja dann schon um 22.30 Uhr zu Ende. Und wir sind relativ gut aus dem Parkhaus rausgekommen. Wobei das ja auch so ein bisschen Stress ist, wenn dann alle Leute versuchen auszuparken, obwohl hinter ihnen Autos fahren. Also Augen auf. Bei der Parkplatzwahl parkt strategisch, parkt so, dass ihr eigentlich direkt aus dem Parkplatz in die nächste Auf- oder Abfahrt fahren könnt. Weil sonst ist das schon mal ein bisschen schwierig. Und da ist ja Ellbogen, da will man dann nicht raus oder Leute reinlassen. Eben ein Wort zu der Veränderung. Wir sind ja nun vor fast 30 Jahren da gewesen und ich ja auch schon mal was öfter. Der Liebesexpress hat mir sehr gefehlt, eins der Lieder, die früher ziemlich am Anfang kamen. Und da war noch ein anderes Lied, habe ich jetzt auf der CD gesehen. Ich habe die CD von früher, das da auch nicht drin war. Aber es wird viel im Netz erzählt oder wenn man Leute hört, die mehrfach da waren, dass alles früher viel schöner war und dass ja heutzutage alles doof verändert wurde. Das kann ich nicht unterschreiben. Ja, es wurde verändert. Ja, es wurde ein Tacken moderner. Der Elektrozug war ein bisschen mehr LED-lastig. Und viel was anderes möchte ich gar nicht erzählen. Es ist halt moderner geworden. Aber es hat nichts von seinem ursprünglichen Charme, von dem Thema oder von irgendwas verloren. Ich habe wie vor 30 Jahren und 40 Jahren schon Tränen verdrückt und geheult, weil es einfach schön war, weil ich sentimental bin. So. Ja, zum Thema Elektra. Vielleicht erinnert sich der oder die ein oder andere an den Spielfilm Running Man mit Arnold Schwarzenegger. Die Grundstory geschrieben von Stephen King, weiß ja auch nicht jeder. Da gibt es auch einen so einen, also da ist die Geschichte so ein bisschen. Da werden irgendwelche Strafgefangenen können um ihr Leben kämpfen, ist aber eigentlich eine geschobene Sache. Nur Arnie, der schafft's halt. Und da ist auch ein so ein Typ, der ist so auch komplett mit Glühbirnen voll getackert. Und ja, so ähnlich sieht jetzt auch der oder die Elektra aus, die Lok, mit sehr viel LED-Technik im Kostüm. Und ich habe schon so ein bisschen gemutmaßt, ob das vielleicht auch fremdgesteuert wird. Also, weil da sind Farbwechsel drin und wieder Verläufe in diesen LED-Bahnen drin. Also das ist wirklich richtig geil gemacht. Ein super Kostüm. Und was vielleicht auch neu ist gegenüber früher, behaupte ich jetzt einfach mal, der Einsatz von Drohnen. Also da ist eine synchronisierte Drohnenwolke an einer Stelle. Das macht schon richtig was her. Und das sind so Mikrodrohnen, wesentlich kleiner als das, was ich so habe. Tja, sind wir an der Leitplank. Schlurens Evan in den Cache Logbuch. Hat schon einen Deckel abgerissen. So, wer war denn da? De Schimmis. Der Axo Lottel, Kappenschlumpf, Trüffelschweine Flat, Nanni Geofinder, Lubis, Pandamosch, aha, Blockies, kann ich nicht lesen, Zoltern, aha, Hyperbird, Ludewig, Wanderkiesel, Kellist, Kollist, ja. Also einige. Wie schön. Aber dass die Dose schon kaputt ist. Liebe Leute. so wahrscheinlich an der falschen Seite aufgemacht, ne? Tja, naja, wie auch immer, läuft. Wie gesagt, eine gelungene Veranstaltung. Hat mir persönlich extrem gut gefallen, meiner Holden auch. Und wenn man so den Leuten zuhört, die da teilweise in der Pause geschwärmt haben, doch wird ganz gut angenommen. War jetzt das zweite Mal. Ich denke mal, noch 30 Jahre werde ich nicht warten, weil es könnte dann eng werden in meinem Alter. Aber ich schaue es mir doch in naher Zukunft nochmal an. Gerne wieder. So. Die nächsten 10 Jahre ist die Halle nochmal gesichert. Aha. Das heißt, Das, was die junge Dame erzählt hatte beim Neujahrsempfang, stimmt nicht, dass die dieses Jahr aufhören werden. Ich sagte die doch, weißt du noch, wo wir beim Neujahrsempfang? Ach, als wir in Bochum beim. Ja. Sagte, ja, das nur noch dieses Jahr, dann ist Ende. Und da war ich ja. Ach so. Kurz drauf kam aber die Meldung, die haben die Halle für weitere 10 Jahre und das wird also 10 Jahre weiterlaufen. Schön. Das heißt, innerhalb der nächsten 10 Jahre müssten wir da nochmal hin. 5-6 Mal hin, genau. So war der Plan. 5-6 Mal hin. Ja. Du musst ja nicht jedes Mal mitkommen. Also ich kann auch mit anderen fahren, das macht mir nichts. Aha. Dauerkarten für die Seitentribüne links. Genau, aber Reihe 1 bitte. Also, damit du direkt dran sitzt. Ja, damit ich aus dem Sitzen so machen kann. Aus dem Sitzen die Hand raushalten kann und die Protagonisten aus der Bahn klatschen. Das ist meine Frau. So, ich wollte doch nur High Five machen. Der liegt dann da irgendwo im Parkett zwischen den Leuten. Oder sie. Aha. Oder Pearl an Haaren ziehen oder was. Mann, meine Holde. Ja. Rusty, die Hand reichen. Ja gut, kannst du ja gerne machen. Aber kleiner Tipp, nicht wenn sie schnell fahren, nur wenn sie langsam kommen, weil alles andere, also ich könnte mir schon vorstellen, auch wenn ich jetzt der perfekte Rollschuhfahrer wäre, wenn ich da irgendwo mit Speed herfahre und da fängt einer plötzlich an, unwillkürlich rauszuragen, das würde mich dann schon ein wenig besorgen in dem Moment. Du darfst das ja nur am Ende. Ja, du darfst das nur am Ende, aber nichtsdestotrotz, auch wenn du am Ende schnell bist, dann ist das schon eher so. Was ich auch witzig fand, hast du gesehen, da ist der eine, der bremste dann so relativ hart vor dem Parkett, kam dann auf die Knie und dann war er ja in Reichweite von den Leuten und dann so mal eben so Faust gegen Faust, so tock, tock, tock mit denen und einer, der ist bei einem vorbeigefahren, fuhr dann langsam und wuschelte dem so durch die Haare, das fand ich auch total witzig. Also ja, das hat was. Und dann so diese kleinen Gags, die da noch mitlaufen, sehr, sehr schön. Ja, aber wie gesagt, die Fußarbeit der Protagonisten mit den Rollschuhen. Ja, jetzt kann ich die ja auch, jetzt kann ich im Endeffekt die Konserve die Sternenlichtige nennen, ne? So viel, wie ich darüber gequatscht habe. Nur eine Sache, die kommt dann vielleicht im Abspann. Die Sache mit dem Pfandbecher. Ja, das muss noch, das ist wichtig. Ihr habt das ja schon vielleicht ansatzweise im Pauseneinspieler gehört, aber ja, Pfandbecher. Ach, und mit dieser Bombensensation, dieser Bombenschwärmerei endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 220 vom 13.03.2025. Bleibt gesund und mir gewogen. Hier vom Lavalieren beim Schrittieren unterm nebligen Sonnenzelt. Sterne sieht man gerade nicht. Bis dahin. Zack, schon Abspann. Du? Ah, wer weiß das schon. Beim letzten Mal war das ja sehr leise. Und wenn ich es dann lauter mache, dann hört man eigentlich nur immer dieses von mir und dann von dir. Und dann muss ich dann trotzdem nochmal nacherzählen, weil man dich kaum versteht. Ja, ich nehme das sehr als positiv wahr, dass du mal laut geredet hast, laut und verständlich. Ich glaube, das werden wir irgendwie geregelt. Jetzt kann ich nur hoffen, dass die Aufnahme nicht durch ist. Aber ja, das Gerät hat ja oftmals schon seine Langzeitstabilität bewiesen. Das ist aber jetzt, glaube ich, das Alte. Pfandbecher now, Pfandbecher jetzt, wo ist mein Getränk? Pfandbecher now, ich brauche dich jetzt, bevor ich mich gleich setz und furchtbar viel Durst hab. In der Seitentribüne links, Reihe 3, wo man den super Blick hat, nur Durst, weil man ja sonst nichts kriegt und nichts mit reinnehmen darf. Pfandbecher. Pfandbecher, now, wo bist du? Bitte, Pfandbecher. Komm zu mir, mit Getränk, gefüllt, bitte, jetzt.